Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Willkommen zu unserer zweiten Episode zur deutschen Serie Der Tatortreiniger. Heute besprechen wir Staffel 2, die hat 5 Folgen. Ja. Und wir haben da auch ein paar Perlen dabei. Und die wollen wir heute auch ein bisschen ausführlicher besprechen. Aber wir fangen einfach mal bei Episode 1 an. Das ist die Folge mit dem Titel Über den Wolken. Und da geht es darum, dass Schotti an dem Tatort, wo er gerade putzen muss, der Täter auftaucht, der seine Frau dort umgebracht hat. Und dann geht es unter anderem auch darum, wieso er diese Frau umgebracht hat und allgemein über nervige Partnerinnen. So habe ich es verstanden. Weil es kommt ja noch diese Nachbarin vorbei und Schotti redet auch irgendwie drüber, wie das so ist mit Frauen, wenn das gerade nicht so gut läuft. Oder wie hast du das verstanden? Ich weiß nicht, wie die Folge es beabsichtigt, aber für mich war ein Thema Sprechen in Machtpositionen. Das ist mir irgendwie hängen geblieben, weil ich tauche direkt ein, wenn du willst. Der Mörder, also dieser, der ist vielleicht so 70, 80, oder? Es steht ja dann immer da und hält Schotti eine Waffe vor und dann unterhalten sie sich über die Situation des Mörders und wie das war mit seiner Ehe und sonst was. Und Schotti versucht dann immer, am Anfang redet er immer so, dass er denkt, er macht damit den Mörder nicht wütend. Und dann reden sie aber weiter und dann wird halt Schotti immer ehrlicher. Im Sinne von, also Schottis Punkt ist ja schön, dass du... Also, dass es dir nicht gut ging, aber sonst ist es noch keine Berechtigung, deine Partnerin umzubringen. Das ist Schottis Grundhaltung. Und immer wenn er stärker in die Richtung geht, und dann bewegt der Mann halt wieder seine Waffe. Und dann fängt Schotti wieder an, wieder eher so zu reden, ihn zu beschwichtigen oder halt so zu tun: Ja, ja, natürlich, schon schwer und genau. Und man kann ja auch überhaupt nichts machen, wenn man dann in dieser Situation ist und selbstständig, also im Sinne von, wir haben es ja mit einem Mann zu tun, der ein eigenes Einkommen hatte, der in einem Häuschen wohnt in Hamburg, in einem Land, in dem es durchaus möglich ist, sich von Leuten zu scheiden, wo es auch möglich ist, sich Hilfe zu holen und so weiter. Und das ist ja so dieses Absurde, dass dieser Mann irgendwie das Gefühl hat, es ist total gerechtfertigt, dass er seine Frau einfach umgebracht hat. Ich denke, niemand sagt, es ist nicht gerechtfertigt, wenn er sich getrennt hätte oder sogar wenn er ihr gesagt hätte, dass er das scheiße findet, wie sie ihn behandelt, aber ein Mord ist halt ein Mord. Und dann aber immer diese Situation und auch, wo er ihn in den Schrank einsperren will oder ins Bad und sonst was und dann reden sie ja wieder weiter und dann fangen sie immer wieder an und dann kommt immer wieder die Waffe und er tut immer wieder so harmlos, aber dann kommt wieder die Waffe und das hat mich irgendwie daran erinnert, dass es immer wieder Situationen gibt im Leben, wo Machtgefälle nicht ausgesprochen sind, aber du, also das heißt, du hast ein Gespräch mit jemandem und es wird aber nicht offen darüber geredet, dass natürlich du in einer schwächeren Position bist und deswegen auch nicht komplett ehrlich sein kannst, weil du einfach nicht weißt, ob von der anderen Person dir Sanktionen drohen. Und an das hat mich das irgendwie erinnert. Ja, genau, Schotti musste sich dann wieder anpassen, klar. Ja, also das war irgendwie die Situation, die mich da am meisten beeindruckt hat, dass sie da das irgendwie übersetzen. Genau, und er war ja halt auch noch allgemein angespannt, weil er gerade mit den Zigarettenrauchen aufgehört hat, dann ist eh alles in einer großen Anspannung und dann kam eben noch diese Nachbarin ab und zu vorbei, wo sie wie so als Beispiel für eine Nervensäge wie benutzt haben, aber er hat sie ja dann eigentlich dann doch gebraucht, wo er dann in dieser Notsituation war. Zu dem, was du gesagt hast, fällt mir etwas ein, zu diesem Thema, dass man den Eindruck haben könnte, dass die Folge sagt, ja, diese Frauen waren wirklich nervig. Das entspricht überhaupt nicht dem, wie wir den Tatortreiniger kennen. Also ich denke nicht, dass das tatsächlich was ist, was die Folge sagen will. Nein. Und mir fällt aber gerade ein, dass, als du die Nachbarin erwähnt hast, die ist für Schotti ja auch so ein bisschen nervig. das wird schon deutlich. Aber jetzt überlegen wir uns mal, was sie eigentlich gemacht hat. Sie hat Kuchen vorbeigebracht. Richtig? Genau, ja. Also das ist ja eigentlich was sehr Nettes und Harmloses. Ich erinnere mich nicht mehr an ihren ersten Besuch. Wahrscheinlich war sie auch etwas neugierig, oder? Dass sie so etwas sensationslüstern war. Aber Entschuldigung, genau. Es wurde jemand umgebracht in ihrer Nachbarschaft. Leute sind neugierig. Und sie bringt einen Kuchen mit und eigentlich ist ihr, glaube ich, einfach langweilig. Also so ein bisschen das vielleicht auch als Beispiel, ihr Verhalten ist echt harmlos oder nichts, dem man sich nicht entziehen kann. Und ja. Und genau, also ich dachte da eh, dass ihm Schotti natürlich wegen seiner Nikotinentzug halt einfach extrem angespannt ist. Und das hat ja jeder mal so eine Situation, wo man einfach keine Lust hat, jetzt mit anderen Leuten zu reden und so. Durch das wurde es wohl auch ein bisschen überzeichnet. Genau, ja, aber du hast recht, natürlich ist die Serie, will da nicht diese Message hier unterstützen. Aber es hat sich dann halt so ein bisschen gefügt. Man könnte es auch als Kritik sagen, oder? Dass man sagt, also wenn ihr das nicht wolltet, ist es doch etwas, hätte es etwas deutlicher rauskommen können. Ja, es hätte vielleicht am Schluss noch ein bisschen mehr dazu. Weil am Schluss, Schotti will ja dann mit dem Täter in die Ferien gehen. Das ist ja dann noch ein bisschen absurde Situation, dass sie sich am Schluss doch ein bisschen besser verstehen. Aber dann wird ja der Täter dann doch gerade gefasst, als sie aus dem Haus gehen. Ja, es hat alles ein bisschen natürlich wieder schräg. Ich glaube, das ist das, was ich sagen würde bei der Serie, das passt auch zu Schottis Kampf. Ich finde, Schotti taucht immer so ein bisschen ab in diese Welten und sympathisiert ihr dann auch oder geht auf die Leute ein, die er da trifft. Und am Anfang ist er ja noch so, naja, du hast aber deine Frau umgebracht. Und irgendwann lässt er sich aber unter diesem Stress, unter dem er steht, und ich meine, in zweifacher Hinsicht, er hat aufgehört zu rauchen und er wird ständig mit der Waffe bedroht und soll in einen Schrank eingesperrt werden. Und lässt es sich dann irgendwie doch auf dieses Szenario ein. Und am Ende ist aber einfach ganz hart, sagt die Serie, Mörder, Einsatzkommando, Gefängnis. Und nicht von wegen, ach ja, mildernde Umstände, oh, sie war so nervig so. Und ja, also das, ich finde die Serie, das oft wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Oder, was wir, glaube ich, auch schon beim letzten Mal gesagt haben, was jetzt wieder zu Schottis Kampf passen würde, dass sie ein paar sehr klare Positionen hat. Und ich glaube, auch wenn Schotti manchmal das mit den Morden eben jetzt in diesem Fall, also am Anfang sieht das ja noch sehr eindeutig als falsch an und dann wird es ein bisschen aufgeweicht, aber die Serie selber hat, glaube ich, sehr klar diese Mord ist nicht in Ordnung, Haltung, und geht immer wieder zu der zurück. Ja, das sicher, ja. Und der Schotti macht sich ja auch darüber lustig, dass er nur wegen so etwas Banalen seine Partnerin umgebracht hat, das ist dann schon klar. Ja. Genau. Ah, und was ich jetzt, warum ich Schottis Kampf erwähnt habe, und da ist ja auch eine sehr schön, also die Folge, finde ich, ist in einer Hinsicht sehr deutlich, dass sie sagt, keine Toleranz für Nazis. Einfach null. Also da kommen wir dann noch. Genau, dazu, da kommen wir nachher noch dazu. Aber so, und das macht ja die Serie aus, dass sie so ein paar sehr klare Positionen hat und die auch bezieht. Und wir wissen aber gleichzeitig, dass sie durchaus in der Lage ist, Dinge differenziert zu sehen. Also eben durch Schottis Figur hat man ja auch, also man denkt ja jetzt nicht, das ist der schlechteste Mensch auf Erden, dieser Ehemann oder so. Aber es ist trotzdem klar, dass es Dinge gibt, die gehen nicht, oder die sind nicht recht zu fertigen. Wollen wir zur nächsten Episode, oder willst du noch zur Musikeinlage über den Wolken reden? Also, wo er kurz das Lied singt und dann tatsächlich wie in den Wolken mit einer Harfe spielt. Ich glaube, das war noch süß. Ja, ich glaube, was ich schade finde, ist, dass ich den Eindruck habe, dass ich beim ersten Mal schauen dieser Folge irgendwie noch mehr aus ihr rausgezogen habe. Jetzt beim zweiten Mal schauen, dachte ich so, was will jetzt diese Folge? Und ich habe irgendwie das Gefühl, beim ersten Mal war da noch was mit drin. Aber ich glaube, es waren jetzt im Nachhinein eher so Details. Also ich fand es interessant mit Schotti und dass er Angst vor Schränken hat, weil seine Schwester ihn früher eingesperrt hat. So, oder Übrigens auch wieder ein schönes Beispiel dafür, dass Schotti eine spezif... Man sollte kein Fremdwörter benutzen, wenn man sie nicht aussprechen kann. Und überhaupt eine sehr aus... Also eine klar definierte Figur ist. Er hat klare... Also das hatten wir in der letzten Folge schon besprochen, dass er hat klare Hobbys, er hat Fähigkeiten, er hat ein Spezialgebiet und das hier, er hat auch klare Ängste. Er hat also mit dieser, ich glaube, Platzangst ist es in diesem Fall. Genau, so, ja. Auch das kommt dann nochmals. Und natürlich auch das mit dem Rauchen ist auch etwas, was jetzt ihn speziell beschreibt. Gut, aber dann kommen wir jetzt zu Episode 2. Ja. Ist das in Ordnung? Genau. Episode 2, die Challenge. Da geht es darum, dass am Tatort die Ex-Freundin des Toten auftaucht und die ist ein Reality-Show-Star und sie will eigentlich dort ein Interview führen, während alles noch voller Blut ist, damit sie die Tragik der Situation nutzen kann, sie hat eine CD, sie ist jetzt Sängerin, will sich jetzt halt weiterentwickeln. Und will dann ein Interview dort führen. Aber Schotti hat halt alles schon geputzt. Und jetzt... dann geht es halt darum... muss Schotti sich natürlich mit ihr dann wieder länger unterhalten. Dann fangen sie auch tatsächlich an, alles mit Kunstblut wieder dreckig zu machen. Und da erfährt man auch, dass halt... Also der Tote war ihr Ex-Freund. Und der hat sie eigentlich überhaupt nicht unterstützt. Ihm war Fußball wichtiger und so weiter und sie lässt da dann auch ihren Frust raus. Und das fand ich noch recht, weil das fand ich noch wirklich eine gute Folge, die das so zeigt, wie das für eine Frau, wie enttäuschend und frustrierend das kann sein, wenn der Partner einen so einfach überhaupt nicht sich involviert mit den Sachen, die einem selber wichtig sind, sondern sich immer nur in seinem eigenen Kosmos befindet und in dem Fall halt so typisch Fußballfan und so. Aber sie will ja dann trotzdem bei diesem Interview sich dann als die trauernde Freundin darstellen und das alles noch irgendwie so aufpushen. Und gleichzeitig freundet sie sich aber eben mit Schotti auch an und es fängt da an so ein bisschen, also man merkt, Schotti hat an ihr dann mehr Interesse, findet sie wirklich gut. Und sagt ihr dann auch, dass er sie sehr clever oder schlau findet? Ich glaube, irgendwie so. Also gibt, weil sie fühlt sich halt mega blöd, weil in dieser... die Details weiß ich nicht mehr. Aber er hilft ihr dann, dass sie sich wieder besser fühlt. Genau. Und dann das Problem ist dann, als die Interview-Crew dann auftaucht, dass sie sich dann leider für Schotti mehr interessieren als für sie, weil sein Berufsfeld ja doch sehr speziell ist. Und da wird sie halt dann leider durch Schotti wie überschattet oder es wird immer wieder so abgelenkt und dann versucht sie mit so gelogenen Aussagen, wie von wegen, sie sei jetzt schwanger oder wegen, glaube ich, der eine Mann, mit dem sie in der Reality-Show etwas hatte, sagt sie dann, der sei schwul, also tut ihn wie outen, obwohl wird damit wieder Aufmerksamkeit wieder auf sie gerichtet wird. Und da ist halt am Schluss das Problem, dass natürlich Schotti auch ist enttäuscht, dass sie denn, also sie am Schluss war natürlich nicht zufrieden, wie das Interview gelaufen ist und er merkt halt, dass sie doch nicht so viel Respekt für ihn hat, so, weil er hat sie dann da im Interview, war sie dann nicht glücklich, dass er hier war. Deswegen ist am Schluss ist das Ende dann halt nicht so positiv für beide. Genau. Aber ich fand einfach die Dynamik da wie das dargestellt wird, dieser Frust der Freundin, wie ich vorher erwähnt habe, das fand ich, ist mir sehr aufgefallen. Mir hat das auch gefallen. Also am besten hat mir diese Szene eben gefallen in der Folge, wo sie mit dem Blut rumspritzen. Vielleicht war das auch die beste, weil sie da endlich mal ehrlich ist. Genau, das finde ich auch. Ja. Weil sie da nicht eine Rolle spielt, um irgendwie sich zu vermarkten oder so. Weil es ja auch blöd, dass sie dann den Ex-Freund sozusagen hier einfach so... Für ihre eigene Karriere muss sie vorspielen, dass sie ihn wirklich geliebt hat und dass sie eine super Beziehung hatten. Und sie stellt ihn ja dann positiver dar, als er eigentlich wirklich war. Was eigentlich schade ist, weil eben wenn er so ein schlechter Freund war, muss man das auch einfach mal klar dazu stehen. Aber ja, sie muss dann wie auf dem aufbauen, um selber voranzukommen. Das ist ein bisschen schade. Genau. Aber sonst, ja, weiß nicht, was hast du dort noch interessant gefunden? Ich habe da nur jetzt noch, dass man es als Kritik sehen kann an gewissen Fernsehformaten. Aber sonst hat mir die Folge jetzt auch nicht so viel gegeben. Also ich fand es ist halt mal wieder, Schotti hat einfach so viel Chemie mit so vielen Leuten, weil hier war ja auch wieder direkt so auch eine gewisse sexuelle Anziehung mit drin und das finde ich einfach faszinierend mit anzusehen. Ja. Wie. Und ich glaube halt wirklich, so dieses Wechseln, also wenn ich es jetzt im Nachhinein mir ansehe, aus in den Momenten, wo sie irgendwie normaler wurden miteinander und dann wird einem die Frau fast sympathisch und dann kommen aber wieder die anderen Situationen und dann ist es wieder so anders. Aber mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Speziell jetzt zu der Folge. Ja, das mit der Reality-TV-Show, das stimmt auch, dass sie natürlich das auch ein bisschen, wie sagt man, halt parodieren und diese De-Prominenz und wie die dann halt versuchen, ihren Celebrity-Status irgendwie am Leben zu halten und dann eben so eine Situation so plakativ benutzen wollen und so. Ja, das wird sicher hier ein bisschen durch den Dreck gezogen, hört sich zu, ist zu negativ. Aber ein bisschen ironisch kommentiert, ja. Ja. Wir sicher mehr sagen. Komm, sonst gehen wir einfach, machen wir einfach weiter. Episode 3, Schottis Kampf. Also diese Folge ist mir auch jetzt am stärksten geblieben, weil da geht es darum, dass Schotti halt beim Nazi-Verein in einem Raum, der Ein voller. Heimatverein, Ja, Andrea, ein genau. Heimatverein. Von außen merkt man es nicht sofort, um was für Leute da drin sind, aber weil da jemand gestürzt ist und gestorben ist in einem bestimmten Raum, mussten hat Schotti dort das Blut putzen und dann in diesem Raum ist alles voll mit Nazi-Gegenstände, also Porträts, irgendwelche wie so Reliquien aus der Nazi-Zeit, Ja. Kostüme, also so Nazi-Kostüme, alles Ein voll, Porträt wirklich. von Hitler, Genau. Hakenkreuz natürlich. Ja, eine Flagge mit dem Hakenkreuz. Und dann, also sie sah, also der eine Chef von diesem Verein sagt ihm halt, ja, dieser Raum ist privat, das gehört eigentlich nicht zum Verein. Aber ist natürlich logisch, dass hier so getrennt bleibt das dann natürlich nicht. Und dann gibt es auch eine große Diskussion zwischen Schotti und diesem Nazi, ganz einfach, ja. Und das ist wirklich zum Teil auch sehr kreativ gemacht. Also zuerst muss man sagen, Schott ist natürlich komplett dagegen, gegen diese Ideologie und ist überhaupt nicht begeistert. Und sie haben dann wirklich eine recht große Diskussion. Geht es auch darum, woher man, wie man seine Meinung bildet, wegen so, Ja. von wegen zum Beispiel im Hitlers Buch, Der Kampf, dann von wegen, ja, ob Schotti dieses Buch überhaupt gelesen hat. Da kann er ja nicht wissen, was drinsteht und ob das überhaupt schlecht ist. Also in diesem Sinn, von wegen, ja, wenn Sie es nicht gelesen haben, können Sie es ja auch nicht urteilen. Aber ich finde, da hat sich Schott immer sehr gut dagegen gestellt. Ja. Natürlich hat er da jetzt nicht alle, er ist jetzt da nicht ein Historiker, der alle Details von der Nazi-Zeit perfekt weiß, aber er ist trotzdem genug aufgeklärt, dass er weiß, das geht nicht. Das könnt ihr nicht schönreden. Und ich fand das Schöne an der Folge auch, dass es nicht nur um Inhalte geht, sondern auch darum, dass nur weil man Dinge argumentieren kann, erstens, dass das nicht heißt, dass Inhalte deswegen richtig sind. Also man muss nur mal zu einem Debattierclub gehen und da gewinnen die Leute, die sagen, naja, Eis ist fest, aber Eis ist Eis. Was weiß ich, zum Beispiel, durch Fenster kann man durchgreifen. Ja, auch das geht. Ja. Ich fange schon an, ich wollte nur Also wenn jetzt sagen, zum Beispiel 2 + 2 gibt 5 oder ja, so. und wenn man das dann debattieren kann und darlegen, da gibt es sicher Leute, die einem das rhetorisch geschickt so erklären können, dass das stimmt. Das fand ich gut, dass das einerseits das Thema war, und dann auch einfach eben mit, wie du gesagt hast, kreativen Mitteln darauf reagiert wurde, dass so etwas nur, weil es so daherkommt, heißt es noch lange nicht, dass es dann auch stimmt. Einerseits. Und zweitens auch ist teilweise auch wirklich trotzdem eine Nonsensargumentation, Argumentation war. Also ich fand das mit dem, als Shorty sagt, ich bin auch mal zur Schule gegangen, dann sagt er, das heißt, sie bilden sich ihre Meinung aus zweiter Hand. Und dann dachte ich so, genau. Weil, also einfach so, wo ich so dachte, ja, so funkt, also, ja, das funktioniert so, dass man Orte geht und Dinge lernt und darüber nachdenkt. Und das hat Shorty in der Schule gemacht. Und ja, es geht tatsächlich, dass man auch, ja. Ja, man muss ja nicht selber in der Nazi-Zeit gelebt haben, um zu wissen, dass das nicht richtig gewesen wäre oder so. Jetzt hat es extremer noch gesagt. Also hat diese Argumentation, ja, wenn Sie nicht jede Info und nicht jedes Video und nicht jeden Text dazu gelesen haben, haben Sie kein Recht darüber zu urteilen. Das Argument geht nicht auf, wenn man ja die Ideologie als die grundsätzliche Ideologie dahinter ja doch kennt. Die ist ja nicht versteckt. Also das ist ja nicht, die Nazis haben ja nicht irgendwelche versteckte guten Punkte in ihren Büchern oder so, wo man erst, wenn man es liest, checkt man wirklich, was sie wirklich meinen, sondern wir wissen ja, wie sie eingestellt sind. Dann muss man auch nicht jetzt selber irgendein Geschichtsstudium hinter sich bringen, damit man erst dann in der Lage ist zu sagen, ja, ich habe das alles selber durchgeschaut und jetzt kann ich eine Meinung dazu bilden, sondern irgendwann ist es auch ganz klar, welche Message eine bestimmte Gruppe von sich gibt. Und das Schöne war ja auch, dass das immer wieder in diesen Details rauskommt. Also als Bombe da sagt, der würde ich auch gerne mal im Dunkeln begegnen. So einfach so dahingeworfene Worte Ja. oder der andere, dessen Namen ich nicht mehr weiß, der mit der Föhnfrisur oder Lackfrisur oder so. Der zweite, der dann auf ihn, auf Schotti aufpassen muss. Genau, also es ist ja Ja. dann auch immer interessant, wann der so in sich hineinlacht oder so, also so, wo man merkt, also der kann so viel argumentieren, wie er will, an den entsprechenden Punkten hat er dann doch menschenverachtende Meinung. Genau. Und auch dieses, also diese historischen Argumente immer, ja, wir finden ja auch die und die toll und sonst was. Und dann, nein, es gibt eine kritische Geschichtswissenschaft. Und also so dieses Verehren von irgendwelchen großen Kriegsherren, das machen nicht Ja, alle genau. Leute und das finden auch nicht alle richtig noch dazu. Aber ich will eigentlich gar nicht auf eine inhaltliche Ebene mich auf den einlassen. Das ist nämlich genau das Nein. Geniale an Tatortreinigung, dass die das ja eben nicht machen. Und das muss ich auch ein bisschen, meine Sorge mit dieser Folge war so, dass ich dachte, ich will eigentlich gar nicht so viel über die reden, weil ich das Gefühl habe, der Tatortreiniger hat das so gut gemacht mit seinen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, also jetzt die Serie, dass ich da gar nicht irgendwie drüber reden will, weil ich finde, ich gerade so schnell in die Falle, dass man dann ja irgendwie doch versucht, mit denen zu argumentieren. Und das finde ich das Geniale an Schotti, dass er einfach diese eine Szene, wo der Nazi-Typ sagt, widersprechen Sie mir, wenn ich was Falsches sage. Und dann sagt Schotti nur, ja, was, ja. Ja, ich finde das alles falsch. Und woran machen Sie das fest? An allem. Und Ja, genau. das fand ich so gut. Und auch, ich glaube, dass das auch wichtig ist, manchmal zu wissen, wann man nicht mehr weiter diskutiert. Und das Gefährliche ist ja, dass eben nach wie vor nationalsozialistische Gruppierungen in Deutschland, die werden sehr ernst genommen, aber gleichzeitig halt auch nicht. Und dann schafft es ein Terror, oder ich finde es immer komisch, das Terror zu nennen. Es sind einfach sind Mörder und Einbrecher und also Straftäter, also nee, Straftäter waren es ja nicht, weil sie ja nicht mehr verurteilt werden konnten. Aber der NSU meine ich jetzt, die ganz viele Morde verübt haben an Menschen, an türkischen Menschen in Deutschland und die einfach diese Familien zerstört haben. Und wie lange die Polizei sich nicht darauf eingelassen hat, da rassistische Motive dahinter zu vermuten und immer so getan wurde, als hätten diese Blumenverkäufer waren das oder Lebensmittelhändler oder sonst was irgendwie, ja, alles türkische Mafia und deswegen wurde es nicht. Ich vereinfache das jetzt vielleicht etwas, nein, tue ich eigentlich nicht. Also ich verkürze es, so kann man kurz sagen, das kann man alles nachlesen, es gibt sehr gute Quellen zu diesem Thema. Ja, aber das ist ja eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das einfach nach wie vor es nicht ernst genug genommen wird und dass so eine Haltung, wie sie jetzt in dieser Folge Ausdruck gefunden hat, nach wie vor wichtig ist, sondern einfach, nein, das geht nicht. Das sind Inhalte, die sind nicht in Ordnung. Genau. Und da fand ich auch gut, dass die Serie dann halt eben auch filmisch so, oder so spielerisch Momente hat, wo zum Beispiel Shotty sich vorstellt, wie er sich Schwämme ja. in die Ohren steckt, damit er nicht mehr hört, was der Typ sagt. Ja. Oder dann stellt er sich kurz vor, wie er ihm einen Schlag ins Gesicht gibt, aber eben nur in der Vorstellung. Und einfach so, wie sich Shotty sozusagen versucht, im Kopf, in der Fantasie irgendwie zu schützen vor diesem Blödsinn, damit er das nicht muss anhören. Und das finde ich auch noch eine gute, also eben, dass man dann solchen Leuten auch einfach nicht den Platz machen soll. Und einfach, ja, ich muss denen nicht zuhören. Ich weiß ja, wie die sonst ticken. Ich muss jetzt da keine Details wissen und mich nicht da bereden lassen. Und dass man da auch irgendwie sagt, nein, geht nicht. Ich höre dir nicht zu, das bringt nichts. Es ist eh klar, wie es aussieht. Genau, dann besonders jetzt bei so einer extremen Position umso mehr. Und gleichzeitig ist ja das Schöne, dass Shotty hat ja trotzdem zugehört, so von wegen über und unter stehend oder sowas. Okay, ja. Also das war doch auch so, dass es Menschen gibt, die nun mal anderen überlegen ja. sind, genau, über und genau. unterlegen und so. Und das nutze er dann wieder für sich. Meinst du, weil er am Schluss sie dann eigentlich verarscht, ja. hintergeht? Ja. Weil der Typ, der dann auf ihn aufpassen muss, ist halt nicht so der Hellste. Und dann schafft er es halt durch irgendwelche Formulare und sozusagen, er kann ihn überzeugen, dass er Shotty erlaubt, alles auszuräumen, weil anscheinend bestimmte Parasiten, Insekten wegen Blut am Tatort alles schon irgendwie verseucht ist und deswegen müssen sie alles ausräumen und irgendwie putzen. Aber in Wirklichkeit wird es einfach weggeworfen, in einem Mülllaster gesammelt und weggebracht. Aber dieser andere Nazi, der schaut sich das nicht so genau an und lässt sich halt davon Shotty überzeugen, dass das alles okay ist und das kann er schon machen, das läuft alles gut. Und am Schluss ist ja dann auch noch alles pink angemalt, weil dieser Nazi hat sich dann noch bei Shotty, hat noch so blöde homophobe Sachen gesagt, weil Shotty einen Ohrstecker hat. Von wegen, ja, ist das nicht schwul? Bist du ein Schwuler? Hat sie eben typische homophobe Aussagen gemacht. Und dann hat er halt Shotty auf diese Art noch zusätzlich zurückgeschlagen. Und das war halt wirklich, also diese Vorstellung immer eben, dass diese extremen Rechten sich eben als die überlegene Menschenart ansehen, ist natürlich, fliegt sofort auseinander, wenn du siehst, dass die ja genauso. Also, da hat es auch Leute dabei, die unterschiedlich intelligent sind. Also, es geht eh nicht auf diese Rechnung. Und da ist es halt noch ein bisschen überzeichnet dargestellt. Und ja, genau. Und das fand ich wirklich, das war echt super, dass sie das auch so durchgezogen haben. Yep. Ja. Was ich noch schnell sagen kann, es hat mich noch ein bisschen erinnert, also Internet-Streitgespräche, ja. die man so, wenn man auf Twitter oder anderen Foren aktiv ist, hat ab und zu mitbekommt, wenn da halt verschiedene politische Einstellungen aneinandertreffen. Und da gibt es ja viele Leute, sind der Überzeugung, hey, also auf Twitter oder auch woanders, ich blockiere die dann einfach. Ich muss nicht hören, was die sagen. Ich muss von denen nicht ständig Nachrichten bekommen. Und diese Blockfunktion von Twitter oder so, die ist halt mega hilfreich. Da kann man sich sein Erleben auf Social Media, kann man da halt ein bisschen steuern und sich dabei auch schützen. Es geht ja auch dann oft, hey, diese Energie, die dann diese Leute von mir wegziehen, wenn die mit mir debattieren möchten und jedes Detail auseinanderreißen und so, auf das habe ich keine Lust, ich blockiere die einfach. Und dann gibt es halt immer die Punkte, was? Dann bist du ja gar nicht für eine offene Diskussion offen, dann kann man mit dir ja gar nicht diskutieren, wie kannst du es wagen, mich zu blockieren und so weiter. Da gibt es immer große, große Diskussionen auf Twitter, je nachdem, wenn man so eher politischen Leuten auf Twitter folgt, kriegt man das einmal mit. Und ich finde, da ist eben auch diese Serie, hat auch die Message, das auch gibt eigentlich an die Zuschauer, Zuschauerinnen weiter, hey, es ist okay, wenn man diesen Leuten eben nicht ein Gehör, wenn man denen nicht einen Platz gibt, sich auszureden. Man muss denen nicht weiter zuhören, es reicht, ich habe Besseres zu tun. Vor allem, weil sie ja den Platz haben, den Verein durften sie ja machen. Stimmt, genau. Eben vorwiegend Free Speech, freie Meinungsäußerung. Die können immer noch rumrennen und ihre Sachen rausposaunen, sei es auf Twitter oder eben in dieser Form als Verein. Das ist ja immer der Witz. Die haben ja dann doch die Möglichkeit, YouTube-Videos zu machen, Blogs zu schreiben, Bücher zu schreiben und so weiter. Natürlich gibt es besonders in Deutschland bestimmte Regelungen, tatsächlich im Gesetz. Dort gibt es dann schon bestimmte Grenzen. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich bescheuert zu sagen, hey, weil mich eine Feministin oder eine Anti-Rassismus-Aktivistin irgendwie blockiert hat, ist jetzt mein Recht auf freie Meinungsäußerung eingeschränkt. Und so, nein, die hat einfach keine Lust mehr mit dir zu reden. Ja, da übertreiben sie halt immer. Mhm. So ein typisches Beispiel. Und an das hat mich das eben diese Folge erinnert, weil es da die gleiche Einstellung zeigt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Finde ich sehr gut. Okay, dann können wir ja zur nächsten Folge. Oder hast du gerade noch? Nein. Genau, nichts mehr, genau. Also Episode 4, da geht es dann auch um bestimmte sozialpolitische Themen, aber nicht so, vielleicht nicht so offensichtlich wie jetzt in der vorigen Folge. Episode 4, Angehörige. Ah ja, das ist mit einem meiner Lieblingsschauspieler. Also mit den kennt Fall man, ja. Zwei meiner Lieblingsschauspieler in Deutschland. Ja, stimmt. Ja, man merkt manchmal, dass man die schon in anderen Werken schon gesehen hat. Ja. Also in dieser Folge geht es darum, dass halt ein Mann, ein der als Zauberer gearbeitet hat, ist in seiner Wohnung verstorben wegen Herzinfarkt und dann ist er halt mit dem Kopf aufgeschlagen und dann kommt Schotti und es hat eigentlich gar nicht so viel Blut und also er muss nicht so viel Arbeitszeit einplanen und schaut sich in dieser Zaubererwohnung herum und dann stellt sich heraus, dass aber noch ein Angehöriger eben, dass jemand noch dort ist und das ist eigentlich der Freund des Opfers. Also er ist nur ein Freund, ja? Gell? Er ist nicht sein Boyfriend. Das ist schon, aber sie hatten halt Probleme, weil der Verstorbene ist halt verheiratet und hat mehrere erwachsene Kinder. Ja. Das war schon um die 60 und hat diesen jüngeren Mann kennengelernt und die hatten dann wie so ein romantisches Wochenende. Dann hieß es ja, dass sie ja dann irgendwie da schnell die Malediven oder so für ein paar Tage verreist sind. Aber es halt eben ein bisschen eine schwierige Situation war, weil der Verstorbene war eben in dieser Familie noch drin und die haben nicht akzeptiert, dass er jetzt anscheinend auf einmal schwul ist. Das geht, genau, die wollten das nicht akzeptieren. Und dann geht es darum, wegen der Beerdigung, sein Freund, der will ihn halt will die Leiche behalten, genau, der hat es geschafft, dass er die Leiche noch am Tatort, die wurde noch nicht abgeholt, weil er da hat die Bestattungsfirma, dass er dieser sagt halt einfach, nein, das wurde schon erledigt von jemand anderem, weil er will nicht, dass die Familie, die eben den Toten nicht mit seiner sexuellen Orientierung nicht akzeptiert, er will nicht, dass sie ihn beerdigen, sondern dass er für ihn halt auf eine andere Weise, also das muss ich jetzt sagen, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie er das genau geplant hat, aber er wollte einfach den Körper des Verstorbenen nicht hergeben. Und da wird dann Schotti mit reingezogen und da wird auch gefesselt und passiert so viel, oh mein Gott. Dann sind sie dann noch in so einem Zauberschrank eingesperrt und sind sich halt extrem nahe. Schotti hat ja eben die Platzangst, das macht dann auch noch alles komplizierter. Aber im Großen und Ganzen geht es dann halt auch so, dass sie halt das Schwulsein besprechen, weil Schotti hat da halt vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte und auch noch Vorurteile und muss sich ja so mit diesen Klischees auseinandersetzen, wo er dann halt mit diesem Mann, ich weiß jetzt seinen Namen, den Namen der Figur leider nicht mehr, aber muss sich dann hat mit diesem Mann dann halt Diskussionen und ich finde, dass da noch ein paar herzige Sachen besprochen wurden. Auch das mit den Kindern oder so, gell? Und dann sind sie fast so weit, ja, mit dir würde ich auch ein Kind kriegen, oder ich kann so sagen. Also Schott, der hat dann wie so einen Moment, wo er dann sagt, er hätte schon gern Kinder, genau. Und fängt dann auch zu weinen und auch wegen seiner Beziehung zum Vater. Genau, es wird dann wie so ein bisschen zu einer Therapiestunde. Ja. Genau, ja. Also ich habe es mir aufgeschrieben, Schotti erzählt, dass er halt von sich selber sagt, er hätte wie so einen Behälter mit Energie in seinem Körper, der wenn er jetzt Kinder hätte, für diese Kinder würde er diese Energie aufbringen. Ja. Aus ihm herauskommen. Aber eben die hat er halt leider nicht und das macht ihm, und da geht es auch darum, ob er glücklich ist mit seinem Leben und ob er zufrieden ist, so wie er ist. Und sozusagen kann er zu sich selber stehen, weil der andere, der erzählt dann halt auch, dass er das Glücklichsein sehr anstrengend ist, man muss um sein Glück kämpfen und wie er nur zum, wenn er zum Bäcker läuft oder so, irgendwie Hasskommentare muss anhören, dass im homophob, sich mit der homophoben Gesellschaft immer wieder herumschlagen muss und wie anstrengend das ist. Aber er steht halt dazu, dass er diese sexuelle Orientierung hat und so weiter. Und deswegen geht es dann darum, muss man für sein Glück kämpfen oder ist man dann einfach so zufrieden, wie man ist und sozusagen gibt man sich keine Mühe, dazu zu stehen, wie man, wenn man halt doch nicht in diese klassischen Gesellschaftsstrukturen reinpasst. Und da gibt es wirklich auch interessante Punkte, weil es nachher darum geht, wegen so Klischees, zu, so wie sich Schwule verhalten. Und da fand ich noch, macht die Figur einen interessanten Punkt, von wegen, es gibt in unserer Gesellschaft die Schublade Männer und die Schublade Frauen, aber er als schwuler Mann passt eigentlich dann nicht in die Schublade Männer, weil Mann und Hetero sind synonym, also so sagt es die Figur. Deswegen muss man dann halt in der Schublade Frau sich sozusagen bedienen. Und deswegen ist dann halt das Verhalten, da können sie sich dann halt auch an anderen Geschlechterrollen orientieren, weil sie sind ja durch ihre sexuelle Orientierung, gelten sie ja bereits nicht mehr als richtige Männer, in Anführungszeichen. Und also das, über so Sachen habe ich auch schon öfters nachgedacht. Ich selber bin jetzt nicht Teil von dieser Gruppe, also da kann ich jetzt keine persönlichen Einsichten geben, aber das hat das dann eben diese Idee, dass Mannsein ist mit Heterosexualität verbunden, das habe ich schon mehrmals, also habe ich auch gelesen und darüber diskutiert, dass das ist schon sehr stark, dass so Mannsein heißt auf Frauen stehen, Punkt. Und wenn du nicht auf Frauen stehst, bist du kein Mann. Und deswegen, dass dann diese Rollen da wie zu dekonstruiert werden und da dieses System eigentlich auseinanderbricht, wenn eben durch die Existenz von schwulen Männern und so. Und das fand ich noch gut, wie sie das hier kurz angesprochen haben. Ich weiß noch, dass ich habe die Folge zweimal gesehen und sie hat mir immer sehr gut gefallen. Aber ich muss gestehen, dass ich gar nicht mehr so viel dazu sagen kann. Ich weiß nur noch, dass ich auch das Zusammenspiel der beiden Figuren mir sehr gut gefallen hat. Also wieder so ein bisschen allgemeiner formuliert, was mir an der Serie generell gefällt, ist, wie Shotty in Beziehung tritt zu anderen Leuten, also wie schnell oder eng er da mit manchen Menschen wird. Und das fand ich eine besonders schöne Folge, wie sich da zwei Menschen nahe kommen. Aber ich finde es sehr spannend, was du gesagt hast. Und ich erinnere mich auch daran, dass es darum ging. Und ich glaube, dass ich es einfach sehr, dass ich es auch gut fand, wie diese beiden Personen über diese Dinge reden können. Aber ich weiß jetzt nicht mehr Konkretes. Ja. Ja, nein. Also es ist schon, es ist so eine typische Folge wieder, wo Shotty mit seinen Vorurteilen gegen eine andere Menschengruppe sich auseinandersetzen muss. Und das Tolle dabei ist aber gleichzeitig, dass er, also da bin ich wieder bei dieser, wieder bei der Chemie, weil ich auch finde, zwischen den beiden ist ja auch direkt, da gibt es ja auch so ein, zwei Momente, wo eben auch wieder so eine romantisch-sexuelle Anziehung stattfindet. Vielleicht bin das auch nur ich, die das übersieht, aber ich glaube, bei der Folge war das auch wieder der Fall, dass du das hast. Ja, sicher ein bisschen, ja. Ja. Sie sind sich ja dann doch sehr nahe gekommen, weil sie da eben eingesperrt genau. waren in dieser Kiste. Dann rauchen sie doch auch zusammen Marihuana, oder? Also es hatte eine Zigarette, aber ich glaube nicht, dass es Marihuana war. Aber sie teilen sich eine Zigarette. Ja, ja, und das ist ja auch so eben mit den. Und sie umarmen sich am Schluss und sagen sich, genau, der schwule Kollege dann sagt ihm dann, in welcher Bar er öfters ist. Man kann sich ja dort mal treffen und sich gegenseitig, oder wie sagt man, zusammen halt betrinken. Also es ist dann klar, dass das wohl eine Schwulenbar ist, weil dann vor wegen, ja, ob er diese Bar kennt, war er schon mal dort, so, nein, das ist ja natürlich eher als er dann Hetero-Mann. Schon weiß, was es ist. Ja. Genau, also so habe ich es verstanden, dass er natürlich die Bar schon erkennt, aber so, nein, ich war noch nie dort, weil ich bin oft natürlich nicht schwul. aber für diesen Kollegen kann es ja sein, dass er mal dorthin geht. Ja. Und dann ist leider noch ein Frettchen gestorben. weil ein Kollege des Verstorbenen bringt sein Frettchen vorbei und merkt nicht, dass die anderen zwei noch dort sind und dann wird das leider durch die Kiste erschlagen. Das war leider ist noch mal jemand gestorben. Doch, noch ein Mord. Ich glaube, ich habe dazu jetzt alles gesagt. Ja, wenn wir wollen, können wir in einer der späteren Folgen nochmal über Männlichkeiten und Homosexualität und so weiter reden, wobei ich mich auch dafür nicht unbedingt als die... Ja, da sind wir keine Experten. ...als die größte Expertin fühle. Ja. Da gibt es genug Material von anderen Leuten, ja, die ich direkter auch erzählen können. Ja. Weil gleichzeitig ja, also Homoerotik in... Also sehr viele so männliche Filme vor Homoerotik strotzen. Mhm. So, also dass dieses Ausschließen von Homosexualität dann teilweise doch eben wieder zu sehr homoerotischen Filmen führt. Oder auch das Schlimme halt manchmal ist, dass bei jetzt toxischer Männlichkeit das Schlimme auch ist, dass Frauen, dass man die zwar sexuell, ich weiß nicht mal, ob man begehren kann, aber dass man in sexuelle Beziehung zu ihnen tritt und sie auch die soziale Aufgaben übernehmen sollen, aber eigentlich ja nicht wirklich in dem Sinne als Liebespartner oder Partnerin gesehen werden, die eine Liebe ausdrücken, die ebenbürtig ist oder die, dass ja, Frauen genau. wirklich für, dass man die wirklich toll findet. Und wir reden von toxischer Männlichkeit, nicht von Männlichkeit. Und dann halt ja zum Teil halt wie dieses eigentlich Männer die tollsten finden. Und das vermischt sich dann zum Teil wieder komisch. Also, dass wir eigentlich eine sehr homoromantische Welt haben, in der Männer leben. Also, weil der echte, wahre Freund kann nur ein Mann sein, mit dem du durchs Leben gehst. So. Das ist ja nicht wirklich... Ja. Also, das steht dann manchmal in einem komischen Kontrast zu... Oder nicht unbedingt Kontrast, weil Heterosexualität oder Heteronormativität baut ja viel darauf aus, dass es eben nicht ein gleiches Verhältnis oder ein ausgeglichenes Verhältnis der Geschlechter gibt. Und dass es eben nur zwei Geschlechter gibt. Das ist ja auch immer so ein Ding. Es gibt Mann oder es gibt Frau. Und man hätte diese Folge auch noch so sehen können. Oder in anderen Zusammenhängen ja auch Leute, die beides ablehnen, als Identität für sich. Und dass das aber nur funktioniert, weil wenn du so klare Eingruppierungen machen kannst, kannst du natürlich auch viel besser Machtverhältnisse aufbauen. Vielfalt ist immer eine Bedrohung für klare Machtverhältnisse oder für Unterdrückungsverhältnisse, weil Unterdrückung baut eigentlich baut oft auf klaren Unterscheidungen auf. Oder da wären wir jetzt wieder bei Schottis Kampf, ja auch darauf, dass du also dass du identifizierst verschiedene Gruppen von Menschen oder von Wesen und schreibst ihnen Werte zu. Und darauf kannst du dann ein Unterdrückungssystem aufbauen. Und das funktioniert halt viel besser, wenn du nicht bereit bist zu sagen, dass die Welt sehr vielfältig und unterschiedlich ist und es sich eben nicht so leicht immer alles einteilen lässt. Bemerkt man ja besonders eben so in popkulturellen Werken, ja. im Film, Bücher, TV-Serien, aber dann in so im normalen Leben, also ist es dann aber doch auch wieder so, dass viele Männer Angst davor haben, sich vor anderen Männern zu öffnen, und dann wiederum die ganze emotionale Arbeit dann doch auf ihre Partnerin, wie sagt man, projizieren oder dort ablegen. Also das gibt's. Das finde ich aber auch doch interessant. Das hat diese Darstellung von Männerfreundschaften, wie zum Beispiel so ein typisches Beispiel, so Star Trek, Spock und Kirk. Ja. Oder The Fast and the Furious Filmreihe. Ja, stimmt, ja. Also ich glaube schon, dass es solche Männerbeziehungen natürlich auch so normal gibt. Eben auch weil, wegen diesen Punkten, die du da gesagt hast. Gleichzeitig frage ich mich manchmal, ob das da auch Männer genau ihren Wunsch in diese populäre Werke hineinschreiben, aber dann nicht unbedingt in ihrem normalen Leben das auch so ausleben, sondern dass dann doch wieder, wie die Angst da ist, so eine tiefere, intime Seite einem Mann, sich gegenüber einem Mann so zu öffnen, dass das vielleicht doch wieder, wie so, dass sind sie vielleicht doch blockiert und dann ist eben nur die eine Partnerin die Ansprechperson bei emotionalen Problemen. Ja. Also ich habe einfach selber jetzt die Erfahrung gemacht, dass Männer oft dann mit niemand anderem über komplexere emotionale Probleme reden, außer mit der Freundin, mit der Partnerin. Während Frauen sich gewöhnt sind, über solche Sachen auch im weiblichen Freundeskreis zu reden. Also das finde ich noch eine interessante Dynamik. So wie viel wird da in populären Medien sozusagen wie eine Art Fantasie dargestellt? Ja. Oder wie viel ist es tatsächlich das echte Erleben dieser Männer, die dann oft halt die Drehbuchautoren, TV-Showrunners sind? Ja, also da kann ich jetzt halt nur als Frau darüber reden. Deswegen, ja. So genau weiß ich es da nicht. Aber. Als Fantasie oder auch als Ideal, aber natürlich. Ja, ja. Aber wie sieht dann das tatsächliche Leben aus? Ja. Ja, sie hätten es wohl gerne, aber es ist wie eine Angst da, eben so eine. Ich meine, da sind wir ganz schnell nochmal in einem anderen Thema. Wobei da empfehle ich einfach, also im Thema von. Also wir vermischen ja jetzt gerade so ein bisschen, das ist durchaus okay, aber wir tun es gerade, dass wir so ein bisschen vermischen, welche Bilder und ich sag jetzt mal, Ideologien werden aufgebaut oder beherrschen die Gedankenwelt unserer Gesellschaft und welche sozialen Verhältnisse haben wir tatsächlich. Ja, und, genau, stimmt, diesen Unterschied, ja. Genau, und wenn man sich jetzt fragt, wie Männer sozialisiert werden und Jungs, dann ist es ja schon klar, also dann weiß man aus verschiedenen Forschungen, dass Jungs viel weniger beigebracht wird, zu reden, über sich zu reden, auch Gefühle zu formulieren, auch Gefühle an sich selbst wahrzunehmen, auch ihre Körper gut wahrzunehmen. Und wen das interessiert, das Thema, da mache ich einen Hinweis auf einen Podcast von Kleinercast mit einem Sozialarbeiter, der in der geschlechtersensiblen Jungenarbeit tätig ist, mache ich in den Blogbeitrag. Und den kann ich sehr empfehlen zu diesem Thema. Perfekt. Genau. Und vielleicht auch noch ein Hinweis auf ein anderes Buch. Gut. Machen wir weiter. Ja, genau, das war jetzt ein bisschen ausschweifend, ja. Genau. Aber trotzdem. Genau, machen wir weiter. Episode 5, Auftrag aus dem Jenseits. Apropos, die Welt ist vielfältig. Das ist nämlich eine schöne Folge, die da daran anschließt, dass da zwei Leute einen unterschiedlichen Umgang haben mit der Situation. Aber ich lasse dich erst reden. Aha, ja, ich tue nur schnell erklären, genau, was da so passiert. Es geht darum, dass du in einem alten Haus, das nicht mehr gebraucht wird, wo alles verlottert ist und dreckig und so weiter, ist halt ein Obdachloser gestorben und jetzt muss Schotti dort sozusagen die menschlichen Überreste putzen und dann ist aber noch ein Schamane dort, der dort ein Hausreinigungsritual durchführen möchte, damit dann dieses Haus doch wieder weiterverkauft werden kann, glaube ich. Und da kommen sie halt so aneinander, weil einerseits sind sie sich beide im Weg für ihre Arbeit, aber sie haben auch unterschiedliche Einstellungen, wie man so mit dem Sterben, mit Toten umgeht. Und da ist so ein großer Streitpunkt, also wo Schotti und dieser Schamane kommen so ins Reden, von wegen, der Schamane sagt dann halt, jeder stirbt so, wie es für sie richtig ist, also und wie man, also wie versteht man das, wenn das jemand stirbt, ist es von wegen, dass das diese Erfahrung des Sterbens, dass die nötig ist, damit, ja, also es ist dann sehr metaphysisch und so, ich kann es jetzt nicht mehr so genug auf den Punkt bringen, aber Schotti ist dann halt mit diesen Sachen, die der Schamane sagt, überhaupt nicht einverstanden, weil dieser Obdachlose ist halt hier sozusagen im Dreck gestorben. Also es war jetzt halt nicht so die schönste Situation zum Sterben. Und deswegen kann er nicht akzeptieren, dass der Schamane dann so Sachen sagt, wie von wegen, ja, das musste so sein, die Seele braucht das, um weiterzukommen und so weiter. Genau, es geht dann auch um das Konzept von Seele und so weiter. Das ist ein Punkt in der Serie. Sagt nicht auch Schotti, dass das Geld, das dieser Schamane bekommt, der dem Obdachlosen vielleicht mehr gebracht hätte, als er noch gelebt hat? Ah, das jetzt kann gut sein, ja. Ich glaube, das ist auch ein Punkt. Ja? Genau, dass man dann erst, wenn er gestorben ist, erst dann kümmert man sich um die Seele. Ja, genau. Aber als er da obdachlos war, hat niemand Geld bereitgestellt, genau. Ja, der zweite Punkt ist, dass es dann anscheinend herauskommt, dass dieser, also der Schamane versucht dann wieder Namen dieser toten Seele zu erhalten. Und dann hat Schotti das Gefühl, dass es sich um einen ehemaligen Klassenkameraden handelt. Und da war der Punkt, dass der halt als kleiner Junge in der Schule, da haben die anderen Klassenkameraden den immer extra zum Lachen gebracht, damit der sich in die Hose uriniert und wurde eigentlich, also der Schamane sagt dann sozusagen, ja, ihr habt ihn also gedemütigt und Schotti will das zuerst wie nicht so zugeben, von wegen, nein, es war ja immer lustig und alles super, aber dann kommt heraus, dass es dann einmal haben sie ihm halt, wie gesagt, ja, er könne sich gegen dieses Problem so lösen, indem er sich mit Oh Sekundenkleber, ja. dann, wie sagt man dem offiziell, ja, dass er sich halt so zuklebt, damit er nicht mehr aufs WC muss. Ja. Und dann ja, sagt Schott, dass er dann halt an diesem Tag dann ins Krankenhaus musste und dann auch nicht mehr, ich glaube, dann nicht mehr in der Schule war, also die sind dann wohl weggezogen. Und er hat sich nie dafür entschuldigt, weil Schotti war, hatte eben diese Idee ihm gesagt. Und also es war so wohl ein bisschen die Implikation da, dass wohl dieser Junge wohl vielleicht ein bisschen mental eingeschränkt war. Also so habe ich irgendwie das Gefühl bekommen. Und dann wurde anscheinend, wenn es wirklich stimmt, wir haben nicht wirklich eine Bestätigung bekommen, ob es wirklich die gleiche Figur ist und dass er dann halt eben später ein Obdachloser wurde. Und da wird dann halt Schotti, muss da dann wie ein bisschen zugeben, dass das nicht alles so gut gegangen, nicht gut gelaufen ist. Und dann er und der Schamane machen dann wie ab. Ah ja, genau, der Schamane redet dann mit dieser Seele. Und dann fragt Schotti halt nach, wie er sich entschuldigen kann, was kann er machen, um es wieder gut machen. Und dann sagt halt diese Seele durch diesen Schamanen, ja, er will für seine Beerdigung ein Fest Ja, stimmt. mit Essen und Musik, weiß nicht, allem und irgendwie Baumwolle-Servietten oder so, halt einfach alles super und irgendwie für 100 Leute und also dann 100 andere Obdachlose ist dann die Idee, dass sie ein Fest zusammen machen. Und dann sagen Schotti und der Schamane bis am Ende, ja, das machen wir dann, das machen wir dann. Genau, Nächsten Sonntag, ja. oh, da kann ich nicht. Ja, im Ja, genau. nächsten Monat. Ja, genau. Sie wollen sich's vornehmen, aber es ist dann recht klar, dass es wohl nie passieren wird. Besonders weil es auch tatsächlich nicht möglich ist, dass Schotti so eine große Feier selber auf die Ja. Beine stellen kann. Das ist natürlich, ist dann auch wieder so ein Beispiel, wo es ein bisschen zu schräg dann wird, weil eben man weiß ja nicht wirklich, ob der Schamane tatsächlich jetzt mit dieser Seele reden konnte. Und dann muss ich aber kurz noch sagen, dass es wirklich sehr unterhaltsam war, wie der Schamane so zwischen normalem Reden und seiner Trance-Seelen-Übersetzungsmodus immer gewechselt hat. Also es war echt unangenehm zum Anhören, aber dann hat er immer sofort wieder in den normalen Modus gewechselt und das war einfach lustig. Was ich lustig fand, war, dass ja du dann Shorty hast, der so mit klinisch und chemischen Mitteln und sonst was dieser Leiche zu Leibe rückt. Und das dann Genau. immer in Konkurrenz zu dem Schamanen, der irgendwie da auch irgendwie großes Theater veranstaltet. Und so ein bisschen hatte ich schon das Gefühl, dass auch, also wie immer eigentlich dann, also bei Schottis Kampf, auch die andere Figur, es ist nicht einfach nur, dass Schotti recht hat mit seinem, so, nein, der ist elendig gestorben, wir schaffen das jetzt weg und sonst was, sondern dass auch der andere, der sagt, ja, man muss aber solche Sachen auch irgendwie auf dieser spirituellen Ebene auch zu Ende bringen, auch irgendwie Raum bekommen hat. Aber trotzdem immer so leicht ironisch. Ich merke auch am Ende, wie er ja dann mit dem Fahrrad in den Fahrradklamotten davon fährt, nachdem er Genau. einen Wolf auf dem Kopf getragen hat. Ja, nachher sieht er ganz normal aus. Ja, dieser Ja. Wechsel war auch lustig. Und Ja, so. so diese Doppelseite dieser Figur war wirklich lustig. Genau. Und sie hatten dann auch so eine Sequenz, wo dann eben Schotti all seine chemischen Putzmaterialien irgendwie zusammenstellt und nebendran der Schamane mit irgendwelchen Trommeln und anderen so spirituellen Gegenständen wechselt so die Kamera immer hin und her und du siehst, wie beide Genau. sich bereit machen und ihres Material, ihre Arbeitswerkzeuge zurechtstellen, dass dann also dieser Wettkampf wird dann auch noch lustig filmisch dargestellt. Ja, und halt so dieses Bewusstsein dafür geschaffen, was für unterschiedliche Umgänge gibt es damit, wenn wer gestorben ist. Und was ist nötig, um auch, weil es ja schon auch stimmt, es sterben ja nicht nur Menschen, sondern es passiert ja auch an einem Ort. Und was macht das mit diesem Ort? Das ist ja auch die Frage, wenn Ja, wenn auch Leute wieder in Wohnungen einziehen, wo jemand gestorben ist oder vielleicht sogar ermordet und so. Und das, also die Geschichte hat ja nicht nur ein Mensch erlebt eine seine Geschichte, in diesem Fall ist es dann zu Ende, aber sondern auch Orte erleben diese Geschichten oder Gemeinschaften, die drumherum sind und so. Genau, und da kann ich verstehen, dass es für manche Leute dann eine Erleichterung ist, wenn man halt so auf diese Art das dann verarbeitet, mit so einem Hausreinigungsritual. Genau. Ja, es war dann, ja, es ist wieder so eine Folge, wo der Schotti dann sich dann mit dieser Person dann doch auf einen gemeinsamen Nenner kommen und eigentlich so wie versöhnen. Auch wenn sie am Schluss dann diese Party, dieses Beerdigungsfest wohl höchstwahrscheinlich nicht durchführen. Von meiner auch. Ja, dann haben wir die zweite Staffel Ha. durch. Und wir schauen, also ich schaue eben, du hast alle Folgen, glaube ich, schon Oh, gesehen. ich müsste es auch mal schauen, ob ich wirklich alle gesehen habe. Ich muss die letzten drei neuen noch schauen. Okay. Aber dann machen wir einfach mit der dritten Staffel wohl weiter. Ha, Ich sehe genau. da die Folgen dann zum ersten Mal. Und dann wäre das unsere nächste Episode. Genau, und bis dahin wünschen wir viel Spaß bei was auch immer ihr euch reinzieht. Wir waren Ann-Sophie und Nuria. Tschüss! Tschüss. Ist es 11 oder 4? Ja, ich glaube, das Okay, ist für mich ich warte noch. extra fertig.